欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我 让我们来看看今天的对话吧 Hast du schon gehört? Die Band Silbermond tritt nächste Woche in der Stadt auf. Echt? Ich bin ein großer Fan von ihrer Musik. Wo findet das Konzert statt? Es findet in der Alten Oper statt. Die Atmosphäre dort ist immer fantastisch. Das klingt toll. Aber sind die Karten nicht sehr teuer? Der Eintritt kostet 40 Euro. Ich finde den Preis fair für so eine bekannte Band. Stimmt. Ich war letztes Jahr bei einem Konzert von Ihnen und war total begeistert. Ich auch. Ich war nie enttäuscht von Ihren Auftritten. Sollen wir zusammen hingehen? Gerne. Ich kann die Band nur jedem empfehlen. Wir sollten die Tickets aber schnell kaufen. Kein Problem, ich kaufe sie heute Abend online. Wir treffen uns dann vor der Bühne. Ich möchte unbedingt hin, weil ich ihre neuen Lieder liebe. 这段对话非常实用。一开始我提到乐团下周要在城里。 Auftreten, 也就是演出,地点是在。 Die Stadt, 城市里。 没错,这里要注意语法。你说了。 In der Stadt, 介系词。 In, 在这里配上与格介系词也就是 dative, 所以阴性的。 Die Stadt 变成了 Der Stadt。 接着 Hannah 问音乐会在哪里 ?Stattfinden, 也就是举行我回答在旧歌剧院那里的。 Die Atmosphäre, 气氛总是非常棒。 但我担心票价所以我问了。 Die Karte, 也就是门票。会不会很贵?你提到 Der Eintritt 入场费是40欧元。 对 ,Hannah 随后说她去年去过他们的音乐会感到非常 Begeistert 就是很兴奋很满意的意思。这里又用到一个 dative 语法。 Bei einem Konzert 介系词 Bei 后面一定要接 dative。 我也从来没有对他们的演出感到。 Enttäuscht, 也就是失望,这里用了。 Von ihren Auftritten, 介系词。 Von, 同样要接 dative。 所以 Hannah 绝对会向大家 empfehlen, 推荐这个乐团,我们约好在 die Bühne, 也就是舞台的前面见面。 最后我用了一个很重要的句型 weil ich ihre neuen Lieder liebe, 使用。 Weil, 引导的原因从属子句时动词 Liebe 必须放在句子的最后面哦。 没错这点在德文写作中非常关键希望大家今天学会了如何讨论音乐会。 大家下次见拜拜。Bye bye